WDR 5. Neugier genügt. Der Centro Histórico von Mexico City. Manche nennen es Centro Histérico. Ist ein 15x15 Block großes Gefährt, prallvoll mit Geschichte. Die blutbespritzten Pyramiden der Azteken, die prunkvollen Stadtpaläste der spanischen Adligen, die bizarren Bauten der Art Deco- und Jugendstil-Architekten. Schon immer war das Centro ein Chaos, ein Sammeltopf unterschiedlicher Stile und vor allem ein Ort unermesslichen Reichtums. Die teuersten Juweliere Lateinamerikas gab es hier, die schicksten Modehäuser, die exklusivsten Gesellschaftsclubs und das aufregendste, verruchteste Nachtleben des Kontinents, denn die High Society beliebte zu feiern. Humo en los ojos, al encontrarnos, al abrazarnos. Doch dann, in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, kam vorübergehend der Niedergang. Die Wohlhabenden zogen in modernere Stadtviertel. Das Centro verslammte und wurde zu einem heißen Pflaster, zu einer Problemzone, die man nachts nur mit Vorsicht genießen konnte. Deswegen hat sich die Stadtverwaltung im Verbund mit dem mexikanischen Multimilliardär Carlos Slim jetzt zu einer spektakulären Finanzaktion entschlossen. Das Centro sollte werden, was es früher einmal war. Ein Amüsierviertel ersten Ranges, ein Bezirk der Lust und Feierfreudigkeit. 6 Milliarden Euro haben Carlos Slim und die Regierenden zu diesem Zweck investiert. Und die geplante Gentrifizierung ist bestens gelungen. Aus finsteren Hinterhöfen wurden schicke Restaurants, aus verlassenen Verwaltungsgebäuden Fitnesstempel, aus verrufenen Gassen Flaniermeilen mit Studentencafés und neu etablierten Uni-Instituten. So erstrahlt das Centro wieder in neuem Glanz. Und an all seinen Ecken und Enden findet sich der Zauber seiner Vergangenheit. Und die war mehr als glanzvoll. Denn ins Centro kamen in seiner großen Zeit nicht nur einheimische Nachtschwärmer, sondern auch die internationalen Stars. Sie haben sich in diesem Klima der Volkstümlichkeit und Verruchtheit besonders wohl gefühlt. Einer der ersten Prominenten, die Mexico Citys Innenstadt verfehlen, war Orson Welles. Kurz nach Citizen Kane lernt er auf einer Party die Filmdiva Dolores del Rio kennen und jettet mit ihr sofort nach Mexico City. Man genießt Schäferstündchen im Hotel, man knutscht auf Pyramiden. Doch alles muss streng geheim bleiben, denn Welles steht im Fadenkreuz der US-amerikanischen Presse. Und sowohl er als auch Dolores del Rio sind verheiratet, wie der Filmwissenschaftler David Ramón erzählt. Orson, de niño, la había visto nadar desnuda en Ave del Paraíso. Orson hatte Dolores 1931 bei einer Nacktszene in ihrem Hollywood-Film gesehen, Ave del Paraíso. Als sie sich später kennenlernten, waren beide vergeben. Orson galt zwar als Superstar, litt aber gleichzeitig unter schrecklichen Minderwertigkeitskomplexen, fühlte sich unsicher, hässlich, monströs. Er war ein Mann, der sich trotz seines immensen Egos nicht selbst lieben konnte. Und genau deshalb versuchte er, schöne Frauen zu erobern. Und Dolores war sicher eine der schönsten und intellektuellsten Frauen, die er je hatte. Für ihn war sie wie ein Preis. Mit seinem Preis vergnügt sich Welles inkognito in den Bars des Rotlichtviertels in der Avenida Isasaga. Und besonders eine Bar hat es den beiden angetan. Die After-Hour-Kneipe Las Veladores de Santa. Ein Besucher von damals, der Bolero-Sänger Pepe Jara, schreibt: In Las Veladoras de Santa versammelten sich alle, die in den umliegenden Kabarets und Bordellen durchgemacht hatten. Prominente, Musiker, Journalisten, Boxer. Eine Dame verkaufte dort Schnapsgemische. Desaströse Eigenkompositionen, die mit 96%igem Alkohol hergestellt waren. Diese Dame nannte sich Santa und ihre Schnäpse hießen ewiges Licht, weil sie in kleinen Kerzenbehältern serviert wurden und beim Anzünden eine blaue Stichflamme gaben. Und danach fing selbst ein Stummer zu singen an, und zwar auf Chinesisch. Und nach ein paar dieser Drinks kam auch Orson Welles zur Sache, wie er viele Jahre später in einem Interview zugab. Sie hätten Dolores del Rios Unterwäsche sehen sollen. Einfach unglaublich, phänomenal. Alles handgestickt, alles kostspielig, alles unbeschreiblich erotisch. Diese Seidenspitzen, diese hauchdünnen Negligés, diese Hüftbänder. Früher trugen überhaupt alle Frauen nur Hüftbänder und Seidenstrümpfe. Und außer diesen zwei Dingen gar nichts. Höchstens einen leicht wegzustreifenden Slip. Doch dann kamen die Modemacher mit ihren Nylonstoffen und ihren monströsen Strumpfhosen bis zum Bauchnabel. Um mit einer Frau in solchen Strumpfhosen Liebe zu machen, musste man vorher fragen, wollen wir Sex haben? Eine andere Möglichkeit gab es nicht. Doch die Beziehung hielt nicht lange. Der von Unruhe gebeutelte Welles meldete sich eine Zeit lang nicht bei Dolores, platzte dann plötzlich erneut in ihr Leben und machte ihr einen Antrag. Dolores lo pensó unos días y dijo que no, que ya no. Dolores sagte nein, und das Ende der Beziehung brach ihr auch nicht das Herz. Sie war zu dem Zeitpunkt schon mit einem anderen Galan zusammen und danach noch mit vielen anderen. En realidad, bueno, ya tenía otro romance y después me tuvo mucho. En la eterna noche de mi desconsuelo. Doch auch ein anderer berühmter Filmemacher geistert in Mexico Citys Nachtleben herum. Sergei Eisenstein, der Regisseur von Panzerkreuzer Potemkin. Er ist auf Geheiß Stalins in Mexiko. Er soll der westlichen Welt die Überlegenheit des Sowjetkinos demonstrieren. Geplant ist ein Monumentalepos namens Que Viva México. Als Finanzier kann der erfolgreiche US-amerikanische Schriftsteller Upton Sinclair gewonnen werden. Doch dieser weiß nichts von Eisensteins sexueller Ausrichtung. In Mexico City konnte Eisenstein zum ersten Mal seine Homosexualität ausleben. Deshalb war er hier glücklich, weit ab vom bedrohlichen Schatten Stalins. Gleich nach seiner Ankunft ließ sich Eisenstein mit den homosexuellen Kreisen Mexikos ein. Und er hat sich selbst auf Notizblöcken immer wieder gemalt, in denen er verschiedenen sexuellen Aktivitäten nachgeht. Und ich selbst habe eine Zeichnung in meiner Sammlung, wo er Mittelpunkt einer Orgie ist. Am meisten interessierte ihn die Halbwelt, die Abgründe, dieses Mexiko Underground. Le interesaba ese México, podríamos llamar underground. So versumpft Eisenstein also nach und nach in den homosexuellen Bars der Cuauhtémoc-Achse, wie er in seinen Notizen schreibt. Nachts tönt es in den Straßen heiser von Grammophonen und falsch singenden Stimmen. Und es gibt auch viele Jungs. Zumeist sind sie sogar längst aus dem Jünglingsalter heraus. Rouge verdeckt die blassen, schwammigen Wangen. Und über die geschminkten Lippen kommt ein heiseres Falsett, dessen Rhythmus von obszönen Bewegungen begleitet wird. Dann wird von der Bühne plötzlich ein freches Liedchen geschmettert. Und je mehr sich Eisenstein auslebt, desto stärker stagnieren die Dreharbeiten. Seinem Finanzier Sinclair schickt er kistenweise unzusammenhängende Probeaufnahmen, bis dieser langsam die Geduld verliert. Endlose Meilen Filmmaterial und immer wieder neue Forderungen nach Tausenden von Dollars. Eisenstein filmte die weißen Pelikane von Chapala, er knipste in Cholula katholische Kirchen, geschnitzte Menschenschädel und Jesusbilder mit echten Haaren. In Guadeloupe fotografierte er Wunderheilungen. Er nahm die Blumenfeste von Xochimilco auf und wir schrien verzweifelt, stoppt diesen Mann, bringt endlich unser Geld zurück. Doch Eisenstein ist nicht mehr zu stoppen. Für ihn wird Mexiko zum Traumland schwüler Sadomaso-Fantasien voller Anmut, Blut und Gewalt. Und bei 120.000 Dollar Produktionskosten dreht Upton Sinclair entnervt den Geldhahn zu. Inzwischen hat auch Stalin Wind von den Ausfällen seines Starregisseurs bekommen. Moskauer Freunde warnen Eisenstein per Telegramm. Impossible stay in Mexico longer. Impossible give details. Understand? Your situation most serious. No kindergarten this time. Izzy, wie ihn seine mexikanischen Freunde nennen, eilt nach Russland zurück. Zur Rache schmuggelt er noch stapelweise obszöne Zeichnungen in die von Sinclair eingeforderten Filmcontainer, in der Hoffnung, dass der mexikanische Zoll das Material unter keinen Umständen an seinen amerikanischen Geldgeber ausliefert. Auch ohne Eisenstein geht die Party weiter. So kreuzt beispielsweise Hollywood-Star Errol Flynn vor der Küste und lässt es sich nicht nehmen, in Mexico City mit dem Ehepaar Diego Rivera und Frida Kahlo wild zu feiern. Diego Rivera sah aus wie eine Kreuzung aus Walross, Schwein und Fisch. Wirklich überrascht war ich allerdings, als ich seine Gattin sah. Was für eine Schönheit. Sie hatte pechschwarzes Haar, durchdringende Augen, einen schönen Mund und ihr Körper war eng in einen exotischen Sarape gehüllt. Der Sarape war so dünn, dass man hindurchsehen konnte. Und sie hatte nichts darunter an. Die Gattin mit dem Indianerkleid. Das ist niemand anderes als Frida Kahlo, die zwar immer gerne mit Krankheit und Martyrium in Verbindung gebracht wird, zugleich aber eine große Freundin der Ausschweifung war. Wenn ihr Ehemann mal wieder eine seiner unzähligen Affären hatte, blieb Frida nicht untätig und ging oft in den Salon Mexico, einen Tanzclub, um dort nach männlichen Gästen Ausschau zu halten. Mit Katzenaugen schaute Frida dann in das wirbelnde Treiben, Drehen und Stoßen. Und manchmal hatte sie sogar Cognac in ihrem Parfümfläschchen, das sie aus der Bluse hervorzog, so als wollte sie sich ein wenig mit Kölnisch Wasser erfrischen. Es war allgemein bekannt, dass Frida jeden Mann unter den Tisch trinken konnte. Wenn Frida trank, fiel sie zunehmend aus der Rolle und vergaß die bürgerlichen Anstandsregeln. Sie gewöhnte sich dann die Verhaltensweisen der Proleten an und würzte ihre Reden mit derben Sprüchen und Fäkalausdrücken. Mit ihrem unangepassten Verhalten war Frida Kahlo zu dieser Zeit nicht alleine. Eine ganze Reihe von hochkarätigen Künstlerinnen provozierten mit ihrem Lebensstil den mexikanischen Machismo. Sensibel, lebenshungrig und hochintelligent wollten sie sich nicht mit ihrer herkömmlichen Rolle als Frau zufrieden geben. Die reiche Malerin Naui Olin ließ Erotikfotos von sich aufnehmen. Die Fotografin Tina Modotti hatte eine Affäre nach der anderen. Und auch Künstlerinnen wie Guadalupe Marin, Peter Amor und Maria Felice ließen es krachen. Wenn du dir Freiheit für dich nimmst, dann will ich sie genauso für mich, dichtete Naui Olin. Und dies war das Motto der weiblichen Bohème. Si la sabía. De vanguardia, mujeres de vanguardia. Sie waren alle sehr freizügig, die gesamte Avantgarde. Und am meisten Avantgarde war in dieser Hinsicht ganz sicher Frida. Sie hatte mit vielen Männern eine Affäre, mit Trotsky, mit Nobushi, mit Rockefeller, vor allem mit Rockefeller. Mit Trotsky hatte sie die Beziehung ja in ihrem eigenen Haus. Oder sie ging mit ihm ins nächste Stundenhotel. Und Frida war bisexuell, genauso wie Maria Felix. Einmal hat sie für Dolores del Rio ein Bild gemalt, in dem sich beide in einem bukolischen Paradies in geschlechtlicher Umarmung wälzen. Dolores als Indianerin, Frida als Weiße. Die Eskapaden und Partnerwechsel all der Damen waren bald stadtbekannt, sodass sich auch viele Ehemänner Gedanken um die Moral ihrer Frauen machten. Der Regisseur Luis Buñuel berichtet, als ich meine Eifersuchtskomödie L drehte, wohnte in unserem Viertel ein Offizier. Der Offizier erklärte oft, er fahre ins Manöver, kam dann aber nachts heimlich zurück und sprach mit verstellter Stimme durch die Tür zu seiner Frau: Dein Mann ist weg, mach auf, lass mich rein, ich muss dich sehen. Als mein Film schließlich rauskam, hatte ich eine Riesenangst, dass mein Nachbar plötzlich bei mir vor der Tür stand. Mit einem Revolver. All die wilden Bettgeschichten schlugen sich schließlich auch in der Musik nieder. Die Hits der Zeit heißen Rumtreiberin, Kabarettmädchen oder Madame Versuchung. Ausschweifung und Liederlichkeit, wohin man blickt. Doch manche haben auch einen kühlen Kopf bewahrt. Zum Beispiel André Breton, König des Surrealismus, oberste Instanz der Avantgarde, ein Mann schön wie ein Löwe. In seinen Schriften präsentierte sich Breton gern als zügelloser Rebell, doch in Wirklichkeit sei er prüde gewesen, wie eine Jungfer, wie ein weiblicher Groupie aus seiner Zeit in Paris berichtet. Ich hatte erwartet, dass Breton sinnlich für meine unartikulierten Wünsche aufgeschlossen sein würde. Doch er war es nicht. Er war intellektuell. Er erzählte von einem surrealistischen Spiel, zu einer ungeplanten Aktion aufzubrechen, an einen unbekannten Ort, um dort auf Überraschungen zu warten. Dies alles erzählt er so feierlich wie ein König bei der Audienz. Vor einigen Tagen, sagte er, erhielt ich den Brief von einer Frau. Sie schrieb, dass sie mich um Mitternacht allein und anonym unter einer Brücke treffen möchte. Ich wartete gierig auf den Rest der Geschichte. Ich bin natürlich nicht hingegangen, fügte er hinzu. Nach Mexico City reist Breton auch nicht wegen irgendwelcher Sextreffs, sondern um die Welt zu verändern. Er will mit dem russischen Revolutionär Leo Trotzki ein Manifest verfassen, das die gesamte linke Künstlerschaft dieser Jahre gegen Stalin und Hitler vereinigen soll. Doch Breton trifft den Trotzki auf einen Menschen, der noch autoritärer und selbstgefälliger ist als er selbst. Der russische Revolutionär behandelt seinen Gast wie einen Problemschüler. Er schuhriegelt, schilt und berichtigt ihn so lange, bis der arme Breton keine Zeile des Manifests mehr schreiben kann und aus Angst bei Marihuana Zuflucht nimmt. Y además siempre estaba marihuano. Eso me contó Lupe Marín, primera esposa. Se casó con ella por la iglesia, ¿sí sabías? Diego. Breton war die ganze Zeit von Marihuana benebelt. Lupe Marin hat mir das erzählt, die erste Frau von Diego Rivera. Er scheint sehr unter seelischem Druck gestanden zu haben, denn während seines Aufenthalts rauchte er so viel, dass ihm alles nur noch surrealistisch vorkam. Surrealistisch auf eine eher unangenehme Weise, denn der strenge Trotzki verbietet seinem Gast jegliches Amüsement, um ihn zum Schreiben anzuspornen, und herrscht Breton jeden Morgen um 8 Uhr an. Haben Sie mir etwas zu zeigen? Solange bis Breton das Handtuch wirft und heimlich Trotzkis Leibwächter bittet, das vermaledeite Manifest zu schreiben. Breton kehrt schließlich als Gescheiterter nach Europa zurück. Die Zusammenarbeit mit Trotzki war ein Reinfall, das Manifest floppt, und von den wilden Nachtclubs dieser Jahre hat Breton keinen einzigen gesehen. Es kommen noch unzählige andere Prominente, die Mexico Citys Nachtleben ihre Aufwartung machen. Simone Signoret, Egon Erwin Kisch, Johnny Weissmüller, Pablo Neruda, John Huston, Yul Brynner, Arthur Rubinstein, Vittorio De Sica, William Burroughs, Sam Peckinpah, Mia Farrow, Brigitte Bardot. Und auch heute noch findet man allenthalben Spuren ihrer Ausschweifungen. Das historische Zentrum pulsiert wie eh und je. Im März 2012 feiert es sein Jubiläum. Und zwischen all den mexikanischen Nachtschwärmern und Partygängern findet man mit Leichtigkeit schöne Wesen, die einem den Zauber und die Geschichte ihrer Altstadt nahebringen. Man muss nur offen sein, freundlich und interessiert und darf vor allem nicht drängen. Haben Sie mir etwas zu zeigen? Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.